Männlicher Selbsthass und Enttäuschung kanalisieren sich in Misogynie und in der Annahme, es seien die Frauen, denen alle Vorteile zufallen. Wenn Frauen zu Antagonistinnen werden, kommen sich Männer selbst wie mutige Rebellen vor, wie männliche Davids gegen weibliche Goliaths. Die Rolle des Märtyrers, der mit seinem Elend Recht behalten soll, erlaubt eine Form von Selbstwirksamkeit. Diese postkompetitive Verbitterungsstörung, die der Soziologe Heinz Bude in seiner Forschung beschrieb, befördert protofaschistische Narrative wie eben die Incel-Ideologie oder auch den Mythos der neuen Rechten vom angeblichen großen Austausch. Die angeblichen Kränkungen stoßen einen Prozess der Radikalisierung an, der in einem gewalttätigen Akt gipfeln kann. In den Online-Foren entsteht ein global organisierter Staffellauf, bei dem derjenige unvorhersehbar die Fackel nimmt, der am meisten beweisen will, dass er ein echter Mann ist. In ihrem Buch The Age of Lone Wolf Terrorism von 2017 etablieren Mark Ham und Ramon Spych den Begriff des stochastischen Terrorismus. Mithilfe von sozialen und klassischen Massenmedien würden demnach gewalttätige oder terroristische Handlungen provoziert, die von zufälligen Akteuren verübt würden, weshalb die Terrorakte zwar stochastisch vorhersehbar, aber individuell unvorhersehbar seien. Interessanterweise nährt die Erzählung vom Einzeltäter die Idee der heroischen Einsamkeit einer männlichen Heldenreise. Man kann feststellen, dass alle derzeit sich in Gewalt und Tötung manifestierenden Ideologien Islamismus, Rechtsextremismus, Neofaschismus, Incels eine bestimmte gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit teilen, den Hass auf Frauen. Wir können also von einem misogynen Terrorismus sprechen, in dem die Antagonisierung bis hin zur Tötung von Frauen nicht bloß eine Begleiterscheinung ist, sondern im Kern zum Schutz der eigenen Ideologie sogar verlangt wird.